Jetzt ist ja immer wieder zu hören, die deutschen Unternehmen sind nicht wettbewerbsfähig. Eigentlich muss mehr gearbeitet werden für den Standort Deutschland. Und du setzt dich für eine radikale Arbeitszeitverkürzung ein. Ist diese Forderung nicht völlig aus der Zeit gefallen? Die Forderung ist auf jeden Fall völlig konträr zum herrschenden Diskurs. Das ist richtig. Aber ich finde, sie ist dringend notwendig. Alle reden von Wirtschaftswende jetzt. Ich bin auch für eine Wirtschaftswende, aber nicht die. Also wir brauchen eine völlig andere Wirtschaftswende, weil diese Wirtschaft mit ihrem ewigen Wachstumszwang ja immer mehr Probleme hervorbringt. Es heißt ja immer, Wachstum muss sein wegen unseres Wohlstands. Dann gucken wir uns mal an, seit Jahrzehnten Wachstum, Wachstum und seit längerem schon geht es in der sozialen Frage immer stärker zurück. Bildung, Gesundheit, Soziales, trotz Wachstum, Wachstum, Wachstum wird das nicht besser, sondern schlechter. Also was ist das für ein Wachstum? Und da müssen wir uns fragen, was arbeiten wir überhaupt? Also. Was arbeiten wir überhaupt? Also fürs gute Leben für alle brauchen wir nicht mehr Wachstum. Also auf jeden Fall müsste ein Wachstum nicht einfach ein Fetisch sein, das auf jeden Fall sein muss und unhinterfragbar ist, sozusagen der Gott, dem wir alle dienen müssen, sondern in einer vernünftig organisierten Wirtschaftsweise würden wir selbst darüber bestimmen, wo wir eventuell Wachstum auch wollen. Und wo wir aber vielleicht gar kein Wachstum haben wollen und was wir vielleicht auch total abschaffen wollen. Also diese Wirtschaftsweise, von der wir letztendlich alle abhängen, die kann ja nur funktionieren, wenn sie immer mehr schädliche und überflüssige Autos produziert, wenn sie immer mehr Plastik ins Meer schüttet, wenn sie immer höhere Finanzgebirge aufwirft. Und dadurch wird unser Leben nicht besser, im Gegenteil, es wird bedroht. Und diese Frage muss man stellen, man muss die Systemfrage stellen. Eine radikale Arbeitszeitverkürzung, könntest du diese ein bisschen auch ausbuchstabieren? Wie viel müssen wir arbeiten? Wie viel weniger können wir arbeiten? Das wäre natürlich jetzt im Detail Fragen, die zu behandeln sind. Also allgemein muss man sagen, was tun wir eigentlich? Es gibt ja immer die Debatte um den Fachkräftemangel, da würde ich erstmal sagen, stopp, stopp. Es gibt einen massiven Fachkräfteüberschuss. Es gibt einen massiven Fachkräfteüberschuss für immer mehr Autos, immer mehr Plastik, mehr und, und. Einen Fachkräftemangel haben wir in den Bereichen, die wirklich wichtig sind fürs Leben, nämlich Pflege, Soziales und Gesundheit und anderes. Und deswegen müssen die gesellschaftlichen Ressourcen anders verteilt werden. Radikale Arbeitszeitverkürzung würde auch überhaupt nicht heißen, dass wir dann Däumchen drehen, sondern das heißt in erster Linie mal, wir haben überhaupt keine Zeit für die Bullshit-Arbeiten. Wir brauchen viel mehr Zeit, um Vernünftiges zu tun, zum Beispiel gesellschaftliche Selbstorganisation zu organisieren. Welche Bullshit-Jobs müssten einen anderen Job lernen? Ich denke, dass eine vernünftige Wirtschaftsweise maximal 10% der Autos produziert, die heute produziert werden, und die müssen auch 30 Jahre halten und nicht alle 2 Jahre irgendein neues Modell mit noch mehr Schnickschnack. Und das heißt natürlich auch, das würde nicht nur die Profite der Konzerne gefährden, sondern es gefährdet natürlich auch ganz viele Arbeitsplätze. Man muss, und das ist die Schwierigkeit in der Debatte, man muss auch vielen Leuten sagen, ihr arbeitet Bullshit. So, das ist sehr provokativ, das kann man auch freundlicher sagen, aber im Prinzip läuft es daraus hinaus. Und nun kommt der spannende Punkt für mich. Viele Menschen wissen das nämlich auch. Sehr viele Menschen sind unzufrieden mit dem, was sie machen. Die wissen im Grunde, dass sie Unfug und Schädliches produzieren. Das ist das eine. Und gleichzeitig leiden sehr viele Menschen unter ihrer Arbeit und sagen, der Stress wird immer größer. Wir sollen mehr Bock auf Arbeit haben. Arbeiten, arbeiten, mehr Bock auf Überstunden haben. Und dann irgendwann ist die Perspektive, mit 75 noch eine Rente zu kriegen, von der man nicht leben kann. Ganz, ganz viele Menschen sagen, nein, das ist nicht meine Vorstellung von einem guten Leben. Und da sehe ich Ansatzpunkte dafür, dass wirklich Massen von Menschen in Bewegung kommen könnten für vernünftige Ziele, nämlich für eine völlig andere Art des Wirtschaftens, die uns mehr Zeit zum Leben gibt und mehr Zeit dafür gibt, das zu tun, was dringend nötig ist. Heißt, die zahlreichen Nachrichten über Stellenkürzungen in der Automobilbranche, in der Zulieferbranche müssen deiner Meinung nach nicht unbedingt schlechte Nachrichten sein? Nein, es sind keine schlechten Nachrichten im Prinzip. Es sind natürlich schlechte Nachrichten erstmal für die Menschen, die in diesem System, also wir sind gerade in Baden-Württemberg, ja, alles hängt vom Auto ab, das weiß ja nun jeder. Das sind natürlich schlechte Nachrichten, weil sofort die Leute sagen, wovon sollen wir dann leben? Und deswegen kommt man in einem Diskurs um Lebensqualität nicht um die Systemfrage herum. Wir müssen die Systemfrage reintragen. Und natürlich nicht auf die Art, ist doch mir egal, ob ihr eure Arbeitsplätze verliert, aber auf die Art zu sagen, solche Diskurse gibt es ja auch in den Gewerkschaften zum Teil jedenfalls, wie können wir denn alles, wie können wir das umstellen, wie können wir denn in eine Richtung kommen, dass wir das noch machen, produzieren, was wir wollen und dass wir das, was wir nicht wollen, nicht mehr machen. Und da ist der Punkt Selbstorganisation, mal über den Tellerrand hinausschauen, weil es ist doch überhaupt nicht so, dass wir alle vom Verkauf unserer wahre Arbeitskraft leben müssen auf Dauer. Wo steht denn das geschrieben? Es gibt Millionen Fachleute, wirklich Millionen Fachleute, die ganz genau wissen, wie man gut und ökologisch produziert, die ganz genau wissen, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, wie man sinnvoll verwaltet. Wir haben einen unglaublichen stofflichen Reichtum in unseren Köpfen und wir sind in der Lage, wenn wir über den Tellerrand dieser Verhältnisse rauszuschauen, unsere Verhältnisse zunehmend mehr selbstbestimmt zu organisieren. Braucht es da teilweise auch einen Sinneswandel in den Gewerkschaften? Meist kämpft man ja innerhalb der DGB-Gewerkschaften eigentlich für die bestehenden Arbeitsplätze, auch für die Arbeitsplätze in der Form, wie sie jetzt vorliegen. Ja, absolut braucht es das. Das fängt auch nach meiner Beobachtung ein bisschen an, aber noch viel zu wenig. Die Gewerkschaften sind ja auch erstmal vorm Dilemma. Das ist ja erstmal gar kein Vorwurf, sondern Gewerkschaften sind die Lobby derer, die auf den Verkauf ihrer wahren Arbeitskraft angewiesen sind. Das ist klar. Nur das ganze System, das auf diesem Verkauf der wahren Arbeitskraft basiert, gerät immer mehr an seine Grenzen, also ökologisch, sozial und so weiter, gerät immer mehr an seine Grenzen. Und deswegen müssen sich auch Gewerkschaften, das ist eine harte Zumutung für Gewerkschaften, ist mir völlig klar, ja, selbst seit 50 Jahren der Gewerkschaft, ist eine harte Zumutung, aber auch Gewerkschaften müssen sich dem stellen, dass es ganz grundsätzlich nicht mehr so weitergehen kann. Und da finde ich, das muss überhaupt nicht das Ende der Gewerkschaften bedeuten, sondern im Gegenteil. Die Gewerkschaften haben im Prinzip eine unheimlich große Stärke, die sie fast noch gar nicht erkennen. Die Gewerkschaften sind die größte Massenorganisation und wirklich Massenorganisation der Fachleute für den stofflichen Umbau. Da sind die Leute, die wissen, wie man vernünftig produziert und vernünftig wirtschaftet. Und wenn die Gewerkschaften sich transformieren würden von einer reinen Lohnmaschine, was noch sein muss, aber immer weniger Perspektive hat, hin zu einer Massenorganisation für den stofflichen Umbau, dann wäre das toll. Also wir sind die Fachleute für den Umbau. Das wäre eine super Losung, die ich mir für einen Gewerkschaftstag wünschen würde. Wenn wir jetzt über die Arbeitszeit sprechen, gehen die Gewerkschaften da jetzt in der letzten Zeit vielleicht schon ein bisschen in die richtige Richtung? Das Thema Arbeitszeitverkürzung wird ja jetzt in der letzten Zeit vermehrt aufgegriffen in Tarifauseinandersetzungen. Ja, zum Glück. So als alter Gewerkschafter, wir hatten 84, 85 den großen Kampf um die 35-Stunden-Woche, danach noch im öffentlichen Dienst ein bisschen noch. bis 87 die 37,5-Stunden-Woche und danach war im Wesentlichen Schluss. Und jeder Gewerkschaftstag hat immer beschlossen, wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung. Aber wenn es konkret wurde, dann hieß es immer, ja Kollege, aber jetzt haben wir andere Sorgen. Und das ist frustrierend gewesen, jahrzehntelang frustrierend. Und es ist so schön, dass endlich seit einiger Zeit wenigstens wieder ein bisschen dieser Diskurs kommt. Und das ist noch lange nicht genug aus meiner Sicht, aber das ist ein Hinweis darauf, das ist Folge dessen, dass zunehmend mehr Menschen überhaupt keinen Bock mehr haben auf mehr Arbeit, sondern Lebensqualität einfordern. Und das finde ich eine schöne Entwicklung. Wenn man jetzt die internationale Arbeitsteilung betrachtet, ist es ja so, dass in zahlreichen Ländern letztlich dafür gearbeitet wird, dass wir hier mit weniger Scheißarbeit konfrontiert sind. Ja. Wenn man diese globale Ungleichheit überwinden will, müssten wir dann nicht eventuell sogar mehr arbeiten, bevor wir an das Reich der Freiheit denken könnten? Natürlich hat die ganze Geschichte auch einen globalen Aspekt. Das ist völlig richtig. Wir würden ja schon viel beitragen für bessere Verhältnisse weltweit, wenn wir nicht so viel ökologisch Schädliches produzieren würden. Ich glaube nicht. Schau mal, bei VW gibt es die Konversionsdebatte. Da gibt es ja also wirklich schöne Projekte. Da gibt es Leute, die ich sehr mag und unterstütze. Die machen das Projekt Verkehrswende statt VW. Also VW heißt nicht mehr Volkswagen, sondern Verkehrswende. Finde ich ganz toll. Und die haben natürlich ganz konkret das Problem mit den Arbeitsplätzen dort. Und dann schlagen Sie vor, Konversion, ja, Straßenbahnen bauen statt Autos. Finde ich toll. Finde ich toll, muss man fordern. Nur auf Dauer ist das auch keine Lösung. Soll denn Deutschland jetzt zum Straßenbahnexportweltmeister werden und die ganze Welt mit Straßenbahnen zuschütten? Oder wollen die Leute in Afrika und Südamerika nicht vielleicht irgendwann mal ihre eigenen Straßenbahnen bauen? Also auch an dem Punkt bist du schon, hast du auch eine internationale Verantwortung, die kann aber nicht heißen, dass wir jetzt in Anführungszeichen, also wir aus Deutschland oder auch die deutschen ArbeiterInnen, jetzt die ganze Welt mit Straßenbahnen zuschütten, nur damit sie ihre Jobs behalten. Das ist keine internationale Solidarität. Heißt, in gewisser Weise Globalisierungskritik geht schon auch noch verlinkt. Na, eine vernünftige. Ich würde sagen, eine Kapitalismuskritik, die sich in Solidarität verbindet, international mit den Entrechteten. Arbeitszeitverkürzung schlägst du vor. Es gibt jede Menge Bullshit-Jobs, hast du erklärt. Dabei hätten wir so viel Sinnvolles zu tun, um hinzukommen zu einem humaneren, naturverträglicheren Wirtschaften. Vielleicht noch ein paar Stichworte zum Abschluss. Wie können wir in diese Richtung gelangen? Also die Grundlage für das alles muss natürlich eine verbreitete Stimmung sein unter einer relevanten Anzahl von Menschen. Und die haben wir an dem Punkt. Ich glaube, da ist was abrufbar. Wirklich, weil Massen von Menschen wollen nicht so weiterleben und haben überhaupt nicht die Vorstellung, dass das, was uns da zugemutet wird, immer mehr Bock auf Arbeit haben, mehr arbeiten und Rente mit 75, dass das ein schönes Leben sei. Also diese Voraussetzung schon mal gegeben. Die zweite Voraussetzung ist, es gibt Millionen Fachkräfte für den Umbau. Die dritte Voraussetzung ist, es gibt ja schon spannende Ansätze, unter der Überschrift Selbstorganisation, wo sich Menschen, das ist immer noch sehr marginal, leider, aber total spannend, wo sich Menschen zusammenfinden und andere Art von Wirtschaften erproben. Also nicht nur das Mietshäuser-Syndikat oder solidarische Landwirtschaft oder diese Tauschen, Leihen, Schenken-Bewegung, auch freie Hardware zum Beispiel. Ja, freie, das hat man in der Corona-Zeit übrigens war kurz mal ganz interessante Entwicklung, wo sich Menschen zusammengefunden haben und freie Hardware entwickelt haben, ganz schnell. Das geht. Wir haben ein riesiges Potenzial. Wir müssen das nur erkennen und anfangen, uns selbst zu organisieren. Also ich würde dafür sehr plädieren, dass die klassischen sozialen Bewegungen, die Gewerkschaftsbewegung, die Arbeiterbewegung, sich mal mit Interesse guckt auf diese ganzen Selbstorganisationsbewegungen. Also wenn es gelingen würde, zum Beispiel Wohnen zu vergesellschaften, also große Wohnungsbaukonzerne wirklich zu vergesellschaften, dann stünde ja sofort die Frage, na, wie verwalten wir denn jetzt, wie organisieren wir denn jetzt diese vielen Wohnungen, die jetzt vergesellschaftet sind? Also ganz praktische Fragen. Und da wäre es total spannend, sich mal Leute anzugucken, zum Beispiel vom Chaos Computer Club, die in Hackathons schon Dinge entwickeln, wo tatsächlich freie Hardware entwickelt wird. Überhaupt empfehle ich sehr mal zu googeln, einfach vielleicht für den Anfang, nach dem Begriff freie Hardware und sich dann zusammenzuschließen und vor Ort auch zu gucken, warum sollten GewerkschafterInnen nicht mal mit Leuten vom Chaos Computer Club sich zusammensetzen, überlegen, wie können wir denn anders produzieren? Ich glaube, da ist Potenzial. Und solche von dir angesprochenen Selbstorganisationsansätze, solidarische Landwirtschaftsprojekte etc., die funktionieren auch nicht nur für eine Alternativbewegung, sondern auch im größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext? Sie sind bisher marginal. Das ist auch so, dass viele der AkteurInnen in diesen Bewegungen halt ein bisschen, naja, den Tunnelblick haben und nur ihre Dinge sehen, was schade ist. Aber auf der anderen Seite haben auch die meisten, die in sozialen Bewegungen sind, den Tunnelblick und sehen gar nicht, was es sonst noch gibt in der Gesellschaft an Menschen, die sich überlegen, wie man auch anders wirtschaften kann. Und deswegen ist die erste Herausforderung, habt Interesse aneinander, guckt, lernt euch kennen, guckt, was man miteinander entwickeln kann in dieser Krisenzeit und dann könnte, so ist meine Hoffnung oder mein Vorschlag, was Neues sich entwickeln. Aber ich kann natürlich, ich bin kein Prophet, ich kann nicht sagen, dass es so wird. Das müssen die Leute, die sich engagieren, letztendlich selber zeigen, ob es geht oder nicht. Aber was ich sagen kann, es gibt ein Potenzial von vielen Seiten her, sowohl ganz objektiv, was eigentlich möglich wäre, als auch subjektiv, dass ganz, ganz viele Menschen nicht mehr so weitermachen wollen. Ich muss wirklich sagen, für mich gehört es zu den erfreulichsten Entwicklungen der letzten 20 Jahre, dass immer mehr, gerade jüngere Menschen, nicht mehr so viel Bock auf Arbeit haben. Und diese deutsche Arbeitsmoral, dieser deutsche Arbeitswahn, der erlebt doch gerade bei jüngeren Leuten deutliche Brüche. Und das ist eine der allerschönsten Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte.